Nummer 8. Sehr geehrte Kunden, wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir in 10 Minuten unser Geschäft schließen. Wir bitten Sie, die Ware an der Kasse zu bezahlen. Danke für Ihren Besuch und auf Wiedersehen.